Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, erster Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, ließ sich mit den Delegierten für Feierlichkeiten zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation zum Andenken fotografieren. Zugegen waren dabei Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Ri Il-fan, Abteilungsleiter des ZK der Partei der Arbeit Koreas und Chun Yong-nam, erster Sekretär des Zentralvorstandes des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung. Der Marschall Kim Jong-un winkte mit freundlichem Lächeln warmherzig zu den jubelnden Kindern. Ihm überreichten die Mitglieder der Kinderorganisation duftende Blumensträuße. Er beglückwünschte herzlich die Delegierten der Kinderorganisation, die die großen Generalismus, die sich unvergängliche Verdienste um Verstärkung der koreanischen Kinderbewegung erworben haben, ewig als Sonne verehren und als junge Patrioten für zukünftiges Korea und Herren des jugendstarken Landes heranwachsen. Dann ließ er sich mit ihnen zum Andenken fotografieren. Nach der Aufnahme erwiderte er den stürmischen Jubel und gab seiner Überzeugung Ausdruck, dass die Mitglieder der Kinderorganisation, Stolz und Hoffnung des Soziales Korea, der glorreichen Kinderorganisation von Kim Il-sung und Kim Jong-il, die unter ihrer Führung verstärkt und entwickelt wurde, zum weiteren Ruhm verhelfen und zur zuverlässigen Reserve für Aufbau der sozialistischen Macht, die sich mit Wissen, Tugend und körperlicher Stärke ausgerüstet hat, heranwachsen.